Fritz Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Ja, liebe Leute, mit ganz kleiner Verspätung sind wir da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein Thema und das Thema heißt: Für diesen Erfolg habe ich gekämpft. Also zum Beispiel vielleicht für eine tolle Karriere. Wer von euch hat für eine tolle Karriere gekämpft und hat es geschafft? Oder vielleicht hat jemand von euch sehr, sehr, sehr gekämpft, um wieder gesund zu werden. Das ist ja auch ein toller Erfolg. Oder vielleicht hat sich jemand von euch seinen Lebenstraum erfüllt, wie immer er auch aussehen mag. Auch ein toller Erfolg. Oder vielleicht hat jemand von euch eine schwere Anschuldigung gehabt und ihr habt euch... ihr habt vor Gericht gewonnen und es kam heraus, dass ihr wirklich unschuldig seid. Also, für diesen Erfolg habe ich gekämpft. Das ist unser Thema heute und ich bin gespannt auf eure Anrufe und eure Geschichten. 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Bitte in die Mail eure Telefonnummer unbedingt reinschreiben, damit wir euch ja dann auch zurückrufen können. So, die erste Anruferin heute Nacht ist die Ulrike. Ulrike, 32 Jahre, guten Morgen. Hallo Jürgen. Hallo Ulrike. So, für welchen Erfolg hast du gekämpft? Ich habe um meine Festanstellung als Grundschullehrerin mit verbundener Verbeamtung gekämpft, auf Grundlage einer schweren Multiple Sklerose, was halt das etwas schwerer gemacht hat. Ah, das heißt, du bist schwer erkrankt. Ich bin MS-krank seit 8 Jahren. Seit 8 Jahren. Ja. Beschreib mal den Grad der Erkrankung zurzeit. Also zurzeit ist es erfreulich stabil. Also ich habe jetzt länger überhaupt keinen Schub mehr gehabt. Mhm. Aber in der Zeit vorher, also wo es so darum ging, Referendariat zu machen und sich zu bewerben, sah es da schon anders aus. Wie sah es aus? Als es ums Referendariat ging, waren erst so die Anfänge da, ja. Aber meiner ersten Ärztin zufolge hätte ich das erstmal gar nicht machen sollen. Ich hätte schließlich eine Krankheit, die sowieso nur schlimmer würde. Ja. Und ich sollte es doch besser lassen. Beschreib doch mal, wie sich die Krankheit geäußert hat. Also musstest du am Stock gehen, saßt du im Rollstuhl, hattest du Sehschwierigkeiten? Beschreib's uns mal. Also am Anfang hat es war wie eingeschlafene Füße. Also es hat in den Füßen ganz doll gekribbelt und hat halt überhaupt nicht mehr aufgehört. Also so eingeschlafene Füße werden wach. Ja. Bei mir waren so Missempfindungen, die nicht aufgehört haben. Bis dann irgendwann nach einem Sturz ich aufstand und merkte irgendwie, dass das rechte Knie ist nicht mehr so wie früher. Ich kann nicht mehr richtig auftreten. Mhm. Und das wurde im Verlauf dann halt so, dass ich dann erstmal an Gehstützen gegangen bin. Ja. Irgendwann am Rollator und hat sich dann irgendwann so schlimm entwickelt, dass ich auf den Rollstuhl angewiesen bin. Ja, das ist bis heute so. Das ist jetzt aber stabil, also das ist der Stand heute. Genau. Stabil heißt, aber du bist immer noch auf den Rollstuhl angewiesen. Ich bin auf den Rollstuhl angewiesen, wohne aber alleine, habe meinen Beruf und also ich kann fast alles machen, was ich vorher auch machen konnte, nur halt nicht mehr zu Fuß. Verstehe. Also du sitzt im Rollstuhl, kannst du die Hände ganz normal bewegen, dass du schreiben kannst? Ich kann ganz normal bewegen, am PC arbeiten und das geht alles? Das geht. Du bist natürlich ein bisschen etwas eingeschränkt, genau. Bevor man sich dann vielleicht auch daran gewöhnt. Fährst du Auto? Geht das? Noch nicht. Also das ist wohl möglich, aber das im Moment habe ich ein bisschen viel um die Ohren, dass ich das im Moment noch nicht in Angriff nehmen kann. Ah, ja. Ich habe aber einen Fahrdienst bei uns in der Stadt, der mich halt von der Wohnung bis in die Schule bringt und auch zurück. So, nun ist eine Festanstellung, bedeutet ja eine Verbeamtung quasi, ne? Genau, auf Lebenszeit, ja. Ist natürlich eine ganz tolle Sache, vor allen Dingen, wenn man eine schwierige Krankheit hat, ja. Gibt einem das eine große Sicherheit. Eine sehr große Sicherheit. Das glaube ich. Ja. Seit wann bist du jetzt festangestellt? Seit 4 Jahren. Seit 4 Jahren. Du sagst, du hast gekämpft. Das heißt, das war alles nicht so ganz einfach und man wollte das auf keinen Fall am Anfang durchgehen lassen. Wollte man nicht so. Also diese Ärztin sagt halt, besser lassen. Ich habe es dann trotzdem getan, weil ich gedacht habe, wenn ich der glaube, dass sowieso alles schlimmer wird, könnte ich mich auch gleich umbringen. Das bin ich überhaupt nicht der Typ. Und ich habe gesagt, jetzt erst recht. Und habe das Referendariat auch fast bis zum Ende geschafft. Ja. Wobei ich da auch kämpfen musste. Es war ein Altbau, unsere Schule mit vielen Treppen und bin da voll unterstützt worden von meiner Mentorin und eigentlich vom ganzen Kollegium. Und habe dann kurz vor Ende, also ich hatte eine Prüfung schon in der Tasche und der Rest fehlte noch, durch eine Lungenentzündung schwere Schübe gekriegt und war, als es sich richtig zugespitzt hat, sogar eine Zeit lang bettlägerig. Mhm. Und da habe ich gedacht, das wird jetzt doch nichts mehr. Und habe eigentlich durch eine glückliche Fügung einen tollen Arzt kennengelernt, der mich wieder auf die Beine gestellt hat und mir auch gesagt hat, auf jeden Fall den Abschluss machen und sich bewerben. Wer hat über diese Festanstellung zu entscheiden? Das ist in meinem Fall das Land gewesen. Das Land. Ich habe mich beim Land gab es da Bedenken von Seiten des Landes anfänglich, dass die dich nicht haben wollten? Nee, überhaupt nicht. Also ich habe halt einen Schwerbehindertenstatus, das ist eigentlich ganz wichtig, denn das ist so die Voraussetzung, wenn man diesen Schwerbehindertenstatus hat. Ach so. Und nichts anderes vorliegt außer dieser Schwerbehinderung. Ich meine, MS ist schlimm genug, aber wenn halt sonst nichts da ist, wie ein Herzfehler oder was der Herr, dann darf einem nicht noch irgendwie verwehrt werden, verbeamtet zu werden. Also das Land verpflichtet sich da quasi selber. Als du das dann eingereicht hast, nahm die Sache ihren Lauf? Also ich musste noch zu einem Amtsarzt und der hat gesagt, ich sehe, es ist nur dieses Handicap und ansonsten nichts und hat das auch befürwortet. Ja, Gratulation. Ich glaube, gerade bei MS spielt die Psyche auch eine große Rolle, ne? Ich finde aber auch, es wird ein bisschen ein falsches Bild vermittelt. Also ich kriege ganz oft irgendwie auch in den Medien so mit, wer diese Diagnose kriegt, für den ist das Leben vorbei. Und das ist halt einfach definitiv nicht so. Also die Forschung ist auch sie sind noch nicht so weit, das Mittel zu finden, dass die Krankheit heilt, aber es gibt schon tolle Medikamente, die es zum Stoppen. Aber du stehst deine Frau jetzt und hast einen Beruf, der dir sehr viel Spaß macht. Richtig. Und entsprechend ist das natürlich eine wunderbare Grundlage, so auch, dass man ja dem Leben optimistisch und positiv gegenübersteht. Dass wenn du jetzt vielleicht arbeitslos geworden wärst und immer alleine bist. Das ist so, Kinder machen einem auch ganz viel Mut. Also die gehen da so unkompliziert mit um in der Schule. Genau, wenn du mit deinem Rollstuhl dann da rein saust in den Klassenraum, sind die Kinder ganz offen oder hast du auch schon mal merkwürdige Bemerkungen von denen gehört? Gar nicht. Also die sind sehr offen. Die Kleinen interessieren sich vorwiegend für meinen Elektrorollstuhl und die ganze Technik. Aber ansonsten, also ich gehe selber natürlich sehr offensiv mit um und sage, ihr dürft mich alles fragen, was ihr wissen wollt. Ja. Und die Kleinen sind da sehr pragmatisch. Also wie ziehst du dich denn an und wie kommst du denn ins Bett? Das finde ich natürlich auch ganz toll, dass du sagst, ihr, pass auf, fragt mal alles, was euch interessiert. Dann rückst du als Person und mit deiner Erkrankung den Kindern ja auch näher. Und dann wird das für die vertraut und auch Alltag. Ja, und es ist mittlerweile so, also nach den ersten Fragen geht der Rollstuhl ziemlich in den Hintergrund. Also es ist so, dass mein Stuhl beiseite geschoben wird oder so, der da im Weg steht. Aber ansonsten bin ich eine Lehrerin wie jeder andere. Was war denn die für dich kurioseste Frage, die ein Kind dich gefragt hat im Zusammenhang mit der Erkrankung? Kurios eigentlich gar nicht. Was mich etwas umgehauen hat, war, dass ein Mädchen halt fragte, ob das eine ansteckende Krankheit sei. Sehr vorsichtig gefragt hat und ich fand es gut. Ja. Und dann konnte ich halt die Angst auch gleich nehmen. Ja, ist ja auch berechtigt. Als Kind weiß man das ja nicht, dass das nicht ansteckend ist. Also immer raus damit mit den Fragen. Ne? Richtig. Ja, toll. Also für diesen Erfolg hast du gekämpft. Ja. Ich beglückwünsche dich nochmal dazu. Danke. Wünsche alles Gute und natürlich viel, viel Spaß und Erfolg in deinem schönen Beruf. Ja, vielen Dank. Und ich kann anderen MSler nur Mut machen, gebt nicht auf. Das ist ein gutes Wort von dir, Ulrike. Alles Liebe wünsche ich. Ja, danke. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50, das ist unsere Telefonnummer. Unser Thema heute Nacht heißt, für diesen Erfolg habe ich gekämpft. Möchte gerne mit euch reden, die ihr gekämpft habt. Egal für was, vielleicht auch für eine Sache, die relativ aussichtslos schien oder ganz viele Leute haben gesagt, na, das kannst du vergessen, aber ihr habt gesagt, nein, das möchte ich machen und ich habe dieses Ziel vor Augen. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, von diesen Erfolgserlebnissen oder von dieser Erfolgsgeschichte, dann meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Guido. Guido ist 40. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Guido. Was ist es bei dir? Für was hast du gekämpft? Ja, es geht also um eine Sache, die ist in 2003 passiert. Man muss wissen, der Sommer 2003 war ja so ein sogenannter Jahrhundertsommer. Ein wahnsinnig heißer Sommer. Ich habe es ja auch genau mir gemerkt, ja. Und zwar, mein Bruder ist mit 45 Jahren im Schlaf gestorben. Mit 45 Jahren? Ja. Im Sommer 2003? Ja, im Schlaf gestorben. Und er lag in einer Dachgeschosswohnung. Und bei ca. 40 Grad im Schatten kann man sich vorstellen, dass eine Leiche die in der Dachgeschosswohnung nicht irgendwann auffällt. Also er lebte alleine? Ja. Ja. Und zwar, das ist nur deswegen aufgefallen, weil der Briefkasten übergequollen ist. Das heißt, da waren schon viele Tage vergangen. Ja. Mhm. Und der Nachbar kam mit einem wichtigen Schreiben. Bitte? Der Nachbar kam mit einem wichtigen Schreiben an. Bei ihm hat geläutet. Mhm. Keiner macht auf. Das kam dem Nachbarn komisch vor. Mhm. Ja, da hat der Nachbar die Polizei gerufen. Ja, Polizei kommt. Ja, Polizei machen sie die Tür auf. Mhm. Keiner macht auf. Die Polizei hat die Tür mit Gewalt aufgemacht. Mhm. Hat ihn da liegen sehen. War schon ganz schwarz. Und ja. Wie viele Tage lag er denn dann schon da? Ja, das kann man nur schätzen. Kann eine Woche gewesen sein. Kann auch länger gewesen sein. Eine Woche bei der Hitze, da muss ja, man das eben. Doch eigentlich schon auch in dem Haus gerochen eben. Haben, ne? Eben. Und wie gesagt, da muss eine Notbeerdigung gemacht werden. Mhm. Was heißt das genau? Ja, also er ist binnen 24 Stunden beigesetzt worden. Mhm. Alles binnen 24 Stunden. Mhm. Und wir, die Angehörigen, sind nicht informiert worden. Ach, wo gibt's mein Bruder sowas? Wohnt ungefähr 50 Meter Luftlinie vom Rathaus, in dem es ja entschieden worden ist. Mhm. Er steht ja im Melderegister der Stadt. Mhm. Er steht im Telefonbuch, ist nicht informiert worden. Ich selber, der in 2003 gar nicht in der Stadt gewohnt hat, sondern ungefähr 10 bis 15 Kilometer entfernt gewohnt hat, ich bin Tage später erst, als er schon längst beerdigt war, bin ich informiert worden mit einem relativ harmlosen Schreiben, wo man von außen gar nicht sehen konnte, was für ein Hammer darauf eingewartet hat. Mhm. Ja, da bin ich so richtig beiläufig da informiert worden, dass er gestorben ist. Also so du bist der Erste in der Familie gewesen, der informiert wurde, und zwar durch dieses beiläufige Schreiben. Eben. Niemand hat versucht, telefonisch Kontakt mit euch aufzunehmen oder mal vorbeizukommen. Null. Ich meine, wenn du 10 Kilometer entfernt wohnst, ist das ja auch keine Aktion, mal eben dahin zu fahren. Nichts, gar nichts, null. Eltern, lebten eure Eltern? Mein Vater ist 1993 gestorben. Mhm. Meine Mutter ist 2003, also im selben Jahr gestorben. Im Februar gestorben. Also vorher. Mhm. Und mein Bruder wohnt 50 Meter Luftlinie vom Rathaus entfernt. Ja. Und er steht auch im Melderegister der Stadt und im Telefonbuch. Mhm. Nichts. Keine Information. Nichts. Gar nichts. Jetzt heißt ja unsere Sendung, für diesen Erfolg habe ich gekämpft. Ja. Und du erzählst uns eine sehr traurige und erschütternde Geschichte. Und zwar, der Hammer ist jetzt auch, es gab dann die Beerdigungskosten von 2600, die uns aufs Auge gedrückt werden sollten. Uns heißt dir und deinem Bruder. Eben. Mhm. Und zwar, es gab keine Trauerfeier. Mhm. Es gab nichts. Man konnte ihn nicht verabschieden, es gab nichts. Mhm. So, und jetzt ging man auch noch unverschämterweise hin und wollte uns auch noch die Kosten aufs Auge drücken. Mhm. Und das Verwaltungsgericht in Köln hat uns erst recht gegeben. Mhm. So, dann ist der Gegner in die Berufung gegangen und hat diese Berufung gewonnen. Ja. So, da sind wir in die Berufung gegangen. Mein Gott. Und das Oberverwaltungsgericht in Münster, die zweithöchste Instanz, hat entschieden, die Stadt bleibt auf den Kosten sitzen. Da haben wir also gewonnen, in der zweithöchsten Instanz. Mhm. Und das Oberverwaltungsgericht Münster hat auch als zweithöchste Instanz das Recht, eine weitere Berufung nicht zuzulassen. Mhm. Denn und noch höhere Instanz wäre dann gewesen das Bundesverwaltungsgericht in Berlin. Und das hat man nicht gemacht, das wurde nicht getan. Also Berlin hat die Entscheidung gar nicht mehr angenommen. Achso, das heißt, ihr habt jetzt gewonnen, endgültig. Ihr habt gewonnen, endgültig, ja. Und die Urteilsbegründung, das waren, glaube ich, 2 oder 2,5 Stunden alleine. Da haben also die Richter ganz klar entschieden, dass da schwere Versäumnisse gemacht worden sind und dass die Stadt gefährlich die Kosten zu übernehmen hätte. Ja, mal abgesehen von den Kosten, schwere menschliche Versäumnisse sind zu beklagen. Ne? Es gab keine Trauerfeier, es gab gar nichts. Ich verstehe auch nicht, warum das innerhalb von 24 Stunden dann sein muss. Ja gut, es ist begründet worden, es war ein sehr heißer Sommer. Also weil der Zustand des Körpers schon so... Ja. Er ist ja bei der Einsagung fast in 2 Teile gebrochen. Verstehe. Mhm. Und aufgrund der Gefahrenabwehr ist gesagt worden, das musste binnen 24 Stunden geschehen. Der Leichenwagen musste ja auch angeblich desinfiziert werden. Was ja wahrscheinlich auch stimmt, was ja auch sein kann. Ja, denn auch kein Kühlhaus hätten wir angenommen. Wie war dein Verhältnis zu deinem Bruder? Ganz normal. Wie eben Geschwister eben so sind. Also nicht besonders herzlich, auch nicht besonders... Ganz normal. Ganz normal. Denn ich wohnte zu dem Zeitpunkt wie gesagt, 10 bis 15 Kilometer entfernt. Mhm. Und bin Tage später erst informiert worden in einem ganz, ganz harmlosen Schreiben. Ja, das hast du gerade erzählt, ja. Und mein Bruder, der 50 Meter vom Rathaus entfernt worden. Ja. Wie war denn dein Kontakt so zu deinem Bruder, als er gelebt hat noch? Ganz normal. Man hat sich also... Wie oft habt ihr euch so gesehen? Ja, vielleicht so zwei, drei Mal in der Woche. Manchmal auch in der Woche nicht. Ach so, so oft zwei, dreimal in der Woche? Doch. Mhm. Und ich meine... Hattest du denn in der Zeit auch mal angerufen und ist da niemand rangegangen, als er schon verstorben war? Sagen wir mal so, wenn sich jemand eine Woche lang nicht meldet, mhm, auch wenn es Geschwister sind, da denkt man nicht direkt daran. Aber wird man nicht ein bisschen stutzig, wenn man so einen engen Kontakt hat und ja, plötzlich gut, ist er aber weg? An was dachtest du denn? Eigentlich an gar nichts. Denn ich meine, wenn sich jemand mal eine Woche nicht meldet, da denkt man nicht an solche schlimmen Sachen. Oh, weiß ich nicht. Also wenn ich normalerweise so dreimal in der Woche mit einem Freund Kontakt habe und dann plötzlich ist eine Woche Funkstille, würde ich schon ein bisschen nachdenklich. Was wieso? Kann er weggefahren sein? Urlaub? Oder? Ja, aber das hat er mir doch erzählt. Na gut. Also wenn der Kontakt eng ist, dann redet man doch miteinander. Also wie auch immer, du hast dir da nichts bei gedacht. Nee, man denkt ja auch nicht direkt an sowas. Natürlich nicht. War denn dein Bruder, war der krank? Ja, Diabetes. Ach so. Hm. Und das war nachher ärztlicher Meinung ein Zuckerschock mitten im Schlaf. Hm. Jetzt ist das natürlich schon überhaupt ein Schock und eine furchtbare Sache, wenn man einen Bruder verliert auf diese Art und Weise. Hat man da so die Energie? Ist dir das leicht gefallen, dann so eine Gerichtsgeschichte durchzukämpfen? Doch, auf jeden Fall. Allein schon der Ärger über diese Bürokraten-Idioten, dass man da keine Trauerfeier hat, dass man bei der Beerdigung nicht dabei ist und dass die Leute dann hingehen und sich ihr Versagen noch bezahlen lassen wollen. Habt ihr denn so im kleinen Kreis danach dann noch eine Trauerfeier veranstaltet? Haben wir eigentlich nicht. Wir sind am Grab gewesen, klar. Mhm. Aber er liegt auf einem Friedhof, den wir nicht wollen. Mhm. Und auf einer anderen Begräbnisstätte, die wir nicht wollen. Und das Blöde ist natürlich, bei einer Beerdigung gibt es ja keine zweite Chance. Mhm. Mhm. Man kann da keine Beerdigung wiederholen. Und warum wollt ihr nicht da, dass er da liegt, wo er jetzt liegt? Ja, wir beraten im Moment noch, ob wir auf ihn beispielsweise umbetten lassen wollen. Ja, aus welchen Gründen? Ein Grund ist beispielsweise, meine Eltern liegen ja auf einem anderen Friedhof. Ach so, verstehe. Dass er da beispielsweise hinkommt. Verstehe. Mhm. Denn meine Mutter ist ja im selben Jahr gestorben. Mhm. Ja, genau. Und, aber das ist natürlich auch eine Kostenfrage. Natürlich, ja. Also eine sehr traurige und furchtbare Geschichte letztendlich, aber immerhin für dich war das dann ein Erfolg oder für euch war das ein Erfolg, dass ihr zumindest dann das Geld nicht noch zahlen musstet und ihr dann auch moralisch Recht bekommen habt, ne? Dass die gesagt haben, so geht das nicht, so kann man nicht mit Angehörigen. Das ist ja auch als Grundsatzurteil in die Rechtsgeschichte eingegangen. Ah ja. Lieber Guido, danke für deinen Anruf, dass du uns das erzählt Tolle hast. Tolle Sendung. Dankeschön, wünsche dir alles Gute. Jo. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer live hier, kostenfrei, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, zu unserem Thema, für diesen Erfolg habe ich gekämpft. Habt ihr euch schon mal so richtig reingekniet für eine Sache, vielleicht für eine große Sache, vielleicht auch für eine Sache, die Außenstehende so meinten, dass die sagten, das geht nicht und das schaffst du nie und das wird dir niemals funktionieren, aber ihr habt gesagt, das ist mein Ziel, das ist mein Erfolg, ich kämpfe dafür und wenn ich dafür Jahre brauche und jetzt stehe ich da. Und wenn ihr gerne mir davon erzählen wollt, dann meldet euch 0800 220 5050. Herzlich willkommen, Mike, 23 Jahre alt. Hallo. Ja, Hallöchen. Hallöchen. Was ist es bei dir, Mike? Für was hast du gekämpft? Ich habe gesundheitlich gekämpft. Und zwar ähnlich wie deine erste Anruferin heute, die Ulrike hieß sie, glaube ich. Ja, genau. Mhm. Sie hat ja auch gegen den Rat ihrer Ärztin gekämpft, sage ich mal. Mhm. Und so ist es bei mir auch gewesen, nur ein bisschen anders. Und zwar hatte ich vor knapp 5 Jahren einen Verkehrsunfall in Schwerin. Ein Verkehrsunfall, ja. Mhm. Wie bitte? Ein Verkehrsunfall. Ja, ein Verkehrsunfall, genau. Mhm. Bin da unter dem Bus gekommen als Fußgänger, wurde mitgeschliffen, und habe Glück im Unglück gehabt, dass ich A, überlebt habe und B, in Anführungsstrichen nicht so schwer verletzt war, wie man eigentlich hätte denken können bei so einem Unfall. Welche Verletzungen hattest du? Ich hatte einen schweren Beinbruch gehabt, der erstmal so von der Sache heilbar gewesen wäre. Mhm. Problem ist, ich hatte dann ziemlich viel Material reinbekommen, Schrauben, Platten, also im Grunde das ganze Zeug, was man schon mal so vom Bekannten vielleicht gehört hat oder so, hatte ich in den Beinen drinne gehabt, von oben bis unten. Und dann ist die Sache passiert, wo ich dann letztendlich gekämpft habe. Und zwar habe ich das Material nicht vertragen. Ja. Und für was hast du gekämpft? Das will ich jetzt gerade sagen. Und zwar hat sich mein Bein komplett entzündet gehabt durch das Material. Ja. Und es war so schwer entzündet gewesen, dass es mit normalen Medikamenten, die normalerweise dafür gewesen wären, die Entzündung nicht wegbekommen hätten. Ja. Und da kam dann der sogenannte Oberarzt damals zu mir ans Krankenbett und meinte, ich soll mich mit den Gedanken, hat er so ganz plump gesagt, ich soll mich mit den Gedanken anfreunden, dass mein Bein nicht mehr zu retten ist, dass wir es wohl abnehmen müssen. Oh weia, das ist natürlich, das stelle ich mir heftig vor, wenn man da verletzt und dann behandelt im Krankenhaus liegt und dann sagt ein Arzt so etwas, wir müssen damit rechnen, dass man ihr Bein, das gesamte Bein, Unter- und Oberschenkel. Das gesamte Bein, genau. Meinte er, müsstest du dich gedanklich mit auseinandersetzen oder darauf einstellen, dass das passieren könnte. Genau, und wie gesagt, das kam einfach so ganz plump, als ob es, weiß ich nicht, als ob es eine Erkältung wäre. Mhm. Und dann hast du gekämpft. Und dann habe ich gekämpft. Was heißt dann kämpfen? Ich meine, man liegt dann relativ hilflos im Krankenhaus und ein Arzt sagt einem, das muss vielleicht bald gemacht werden. Wie kämpft man dann? Ich habe in der Art gekämpft, dass ich gleich der erste Satz, den ich gesagt habe, den habe ich niemals vergessen, auch wenn es dämlich klingt, aber es ist so, mein Bein, das bleibt bei mir, das ist mein Bein und das kriegt keiner. Und es war so gewesen, wie gesagt, er wollte unbedingt letztendlich auch mit anderen Ärzten, dass es wohl nicht mehr zu schaffen ist. Mhm. Und ich wollte es aber nicht. Also ich hätte, ich habe alles dafür getan, dass es nicht abnehmen können. Dazu muss ich sagen, es ist zu dem Jahr ein Medikament rausgekommen, was noch nicht lange auf dem Markt war. Die waren ja alles geprobt und. Ja. Und genau dieses Medikament hat letztendlich mein Bein gerettet. Aber woher wusstest du als medizinischer Laie, deswegen frage ich nochmal, wie kann man da kämpfen? Es sei denn, man lässt sich in eine andere Klinik vielleicht verlegen. Das hast du nicht getan. Nein, habe ich nicht. Woher wusstest du als medizinischer Laie zum Beispiel von diesem Medikament? Nein, das ist es ja. Von dem Medikament wusste ich nicht. Ich habe mich mit allen Mitteln dagegen gesträubt, dass sie diese Sache, die sie machen wollten, dass sie die durchsetzen können. Das habe ich verstanden. Aber wer hat dich denn dann auf die Idee gebracht oder wer hat dir das denn erzählt, dass es da ein Medikament gibt? Will ich gerade sagen. Und zwar letztendlich war es so gewesen, dass dann auch eine Psychologin mit mir gesprochen hat und die dann auch mitgekriegt hat, dass ich definitiv das Bein nicht amputieren lassen möchte. Ja. Und dann kam letztendlich dann das war dann ein anderer Ort, ich weiß gar nicht, was das dann für ein Ort war jedenfalls, kam an und meinte, ja, wir haben dann noch die eine Möglichkeit, ein Medikament. Ja. Also da hast du richtig Druck gemacht und dann haben die Ärzte sich wahrscheinlich im Hintergrund zusammengesetzt und da werden einige gesagt haben, okay, dann versuchen wir vielleicht noch irgendwie was anderes und dann kam dieses Medikament ins Spiel. Das heißt, erzähl erstmal weiter, dann hast du das Medikament bekommen und dann? Ja, wie gesagt, ich muss dazu sagen, ich war wirklich eine lange Zeit, ich war über 6 Monate im Krankenhaus gewesen. Mhm. Davon waren ungefähr 1,5 Monate nur alleine mit dem neuen Medikament, was angesetzt wurde, was dann auch über die 1,5 Monate dann eben gespritzt wurde, aber auch wie ein Zäpfchen, muss man sich vorstellen, ist dann auch eingesetzt worden, was stündlich dieses Medikament freigegeben hat. Verstehe. Was dann letztendlich die Entzündung dann bekämpft hat. Und letztendlich hat es dann auch gewirkt? Es hat gewirkt. Ich sitze jetzt da mit 2 Beinen. 2 gesunden Beinen? Und, in Anführungsstrichen gesund, weil eine Spätfolge ist jetzt noch, dass ich ein günstiges Kniegelenk bekommen müsste und das einfach beruflich erstmal nicht machen lasse. Aber ansonsten ist das Bein wieder gesund. Ja. Das heißt, wenn du damals nicht so richtig massiv gesagt hättest, nein, das mache ich nicht, das will ich nicht, dann hätte es sein können, dass du das Bein amputiert worden wäre. Es wäre definitiv dazu gekommen. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich will jetzt kein Arzt oder irgendwie über Ärzte schimpfen, um Gottes Willen. Man kann froh sein, dass man die hat heutzutage. Mhm. Aber man sollte vielleicht nicht immer so auf einen Ort zu hören. Ich meine, da hast du wirklich völlig recht. Das ist die absolute Weisheit, die du da gesagt hast. Man sollte nicht nur auf einen hören. Man sollte erstmal seine Meinung artikulieren, das hast du getan. Und man sollte, wenn es irgendwie geht, dann auch vielleicht mit anderen noch sprechen oder zumindest, wenn man im Krankenhaus liegt, so viel Druck ausüben, dass da auch andere noch hinzugezogen werden und sich dazu äußern. Genau. Da kannst du aber froh sein. Da kannst du aber froh sein. Erklär mir noch, als Spätfolge sagst du, müsste das Kniegelenk ausgewechselt werden oder erneuert werden. Was ist das für eine Spätfolge? Warum ist das Kniegelenk geschädigt? Dazu muss ich wiederum sagen, dadurch, dass die Verletzung so groß damals war, warum das jetzt nicht passiert ist, weiß keiner. Ich hätte jetzt auch klar können ins Krankenhaus, habe ich nicht gemacht. Und zwar haben sie Sachen nicht gesehen, dass das Knie auch mit direkt beschädigt war. Ach so. Da war sämtliches, was am Knie ist, was im Knie ist, es war alles kaputt gewesen. Aber sie haben sich letztendlich hauptsächlich darauf spezialisiert, dass die Entzündung rausgeht. Und halt, dass das Bein eben gerettet wird erstmal. Also, das war jetzt auch das Allerwichtigste, ne? Ja, sicherlich. Und das kann man ja vielleicht irgendwann beheben und du hast dein Bein. Genau. Da hast du aber wirklich wahrscheinlich gut draus gelernt, dass du auch zu deinem Willen und deiner Einstellung stehst, ne? Und die laut kundtust, wenn es auch um andere Dinge geht. Das muss auch. Ja, das glaube ich. Lieber Mike, ich finde es toll, dass das natürlich so sich entwickelt hat und dass du den Mut hattest, dann auch zu sagen nein. Weil manchmal ist man ja so angeschlagen, auch psychisch, wenn man so krank ist oder so einen Unfall hatte, dass man das auch gar nicht so kann. Ne? Also tolle Sache. Schön, dass du auch uns angerufen hast und die Erfolgsgeschichte uns erzählt hast. Alles Gute wünsche ich dir. Ich bedanke mich. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Hier ist Birgit. Birgit ist 30. Hallo Birgit. Ja, hallo. Meine Geschichte, die passt eigentlich gar nicht so zu den anderen Sachen. Ich habe 14 Monate kämpfen müssen, oder dafür kämpfen müssen, dass die Leute wissen, dass ich keine Lügnerin bin. Dass du keine Lügnerin bist? Ja. Ich meine, das ist auch schon mal ein Erfolg. Hat man dich denn so als Lügnerin immer abgestempelt und gesehen? Ich wurde 2005 wurde ich vergewaltigt. Mhm. Und ich hatte keinerlei Beweise. Ja. Ich habe es auch erst für mich behalten, eine Woche lang. Wo ist die Vergewaltigung geschehen? Bei einem damals sehr guten Freund von uns. Also in einer Wohnung? Ja, waren wir zusammen raus, weil mein Mann, der geht nicht so gerne raus. Mhm. Ich gehe eigentlich auch gar nicht weg. Aber da sagte er dann auch mal, hey, geh doch auch mal raus, siehst du mal was anderes. Mhm. Mal anders, weil ich habe ja auch die Kinder. Habe ich gesagt, ja, okay. Und der Freund, der ist ja immer bei uns gewesen, den haben wir kennengelernt, war sehr nett. Wir haben uns super verstanden. Wir hatten mit meinen Kindern gespielt. Und Wie lange kanntest du diesen Freund schon? Das waren zu dem Zeitpunkt, glaube ich, knappe fünf Monate. Ja, er war ja noch nicht so lange dann. Mhm. Nur, wie gesagt, er hat direkt hier um die Ecke auch gewohnt. Mhm. Und ja, dann sind wir halt rausgegangen und dann war auch alles eigentlich ganz toll, schön, haben wir Musik gehört. Dann sind wir mit dem Taxi zurückgefahren und da wir ja beide relativ nah beieinander wohnen, sind wir auch zusammengefahren, bin ich noch kurz hoch zu ihm. Mhm. Hatte dann mein Mann angerufen, ich komme dann jetzt rüber. Und in dem Moment... Warum bist du noch mit ihm hochgegangen? Weil er so... Ja, er hatte ganz schön was getrunken. Ach so, und irgendwie hatte ich dann Sorgen, nicht, dass da noch was passiert. Verstehe. Mhm. Und wie gesagt, ich habe keine zwei Minuten Fußweg bis zu meiner Wohnung gehabt. Also man konnte die Wohnungen sehen. Mhm. So, dann bist du mit ihm hochgegangen. Ja, und dann habe ich meinen Mann angerufen und habe gesagt, ich bin jetzt hier, ich komme dann jetzt gleich rüber. Mhm. Und irgendwie muss es dann bei demjenigen ja ausgetillt haben. Das heißt, da war er nicht mehr dann so besoffen oder hat sich dann irgendwie anders wieder, hat sich anders gezeigt? Er ist auf einmal zum richtigen Monster geworden, sage ich jetzt mal so. Also wir haben uns super verstanden, ich wollte Tschüss sagen, ganz normal. Mhm. Ja, und dann... hat er es halt gemacht. Und vielleicht war das sogar ein Trick, dass er sich vorher so besoffen gegeben hat, dass er dich so mit nach oben gelockt hat. Es kann sein, ich weiß es nicht. Also dann hat er massive Gewalt ausgeübt? Ja. Mhm. Und danach... Aber dein Mann wusste ja, wo du bist, ne? Ja. Was ist dann passiert? Ich bin dann danach nach Hause gegangen. Mhm. Total fix und fertig. Ich kam nach hier oben zu uns in eine Wohnung und ich habe mich nicht getraut, meinem Mann das zu sagen. Mhm. Ich habe das eine Woche lang dann für mich behalten. Hat dein Mann, ich bin immer so erstaunt. Er hat gemerkt, irgendwas stimmt. Genau, das muss, ne, als Partner muss man das doch merken, dass irgendwas... Und ich habe ihm in dem Moment nur gesagt, weil ich halt Angst hatte, wenn ich ihm das sage, dass mein Mann sich unglücklich macht. Mhm. Dass er hingeht und... Ja. Ja. Mhm. Und darum habe ich das für mich behalten. Mhm. Dann bin ich eine knappe Woche später bin ich zu meiner Freundin gefahren. Mhm. Und die war gerade genau mit demjenigen am Texten. Wie am so Texten? Per Handy. Handy, per SMS. Mhm. Und irgendwie habe ich dann gedacht, nein, ihr muss ich das jetzt erzählen, weil ich Angst hatte nicht, dass ihr dasselbe dann auch mit ihm habt. Mhm. Mhm. Ja, und sie ist gleich sauer geworden und hat ihn angeschrien, sie hat ihn angerufen, hat dann aufgelegt und ich habe ihr noch gesagt, sag meinem Mann nichts. Ja, sie hat aber das Telefon genommen und sofort meinen Mann angerufen und hat es ihm erzählt. Mhm. Dann bin ich auch nach Hause gefahren. Mein Mann, der war auch hier, der hat mich auch sofort im Arm genommen. Und also deine Freundin hat es dir geglaubt und dein Mann hat es dir geglaubt. Ja. Nun hast du gerade zu mir gesagt, du hast 14 Monate gekämpft, dass man dir glaubt. Wer hat dir nicht geglaubt? Meine Familie. Wer ist das? Eltern, Geschwister. Ach. Also waren die einzigen, die dir geglaubt haben, deine Freundin und dein Mann? Ja, weil ich halt auch keine Beweise hatte. Mhm. Das ist meistens so bei Vergewaltigung, dass man nicht direkt Beweise hat. Ja. Wie, die Familie, deine Eltern haben dir nicht geglaubt? Mhm. Was hat deine Mutter denn zu dir gesagt? Nee, ich hatte das Gefühl, es war ihr egal in dem Moment. Ich weiß, meine Mama, die liebt mich abgöttisch und ich sie auch, aber vielleicht... Wollte es nicht sehen oder nicht wahrhaben, ich weiß es nicht. Aber zwischen nicht wahrhaben wollen und nicht glauben ist ja noch ein großer Unterschied. Ja. Ne? Meine Schwester, die hat hier im Beisamen von meinem Mann gesagt, Birgit, sag doch die Wahrheit. Du wolltest doch und sagst es jetzt nur so. Nochmal auf die Mama zurückzukommen. Wenn du sagst, ihr habt ein gutes Verhältnis miteinander. Mhm. Hat sie denn dir ins Gesicht gesagt, ich glaube dir das nicht? So ungefähr also. Sie hat gesagt, sie werden sehen, was bei der Verhandlung rauskommt. Also du hast dann auch ihr habt dann die Polizei benachrichtigt? Mein Mann. Dein Mann. Ich habe mich nicht getraut, weil ich halt von Anfang an, ich war immer der Meinung, wenn man keine Beweise hat, was soll ich machen? Naja, man sollte direkt, wenn es irgendwie geht, zur Polizei gehen. Und dadurch, dass ja schon eine Woche dazwischen lag, da ist mein Mann ohne mein Wissen sehr zur Polizei gegangen und hat denjenigen angezeigt. So, und dann gab es eine Verhandlung. Dann kam erstmal die Anhörung, da wurde ich dann von der Staatsanwältin angeschrieben. Ja. Und da wurde ich zu ihr, also musste ich zu ihr und ihr die Geschichte erzählen. Mhm. Und sie hat mir geglaubt und in dem Moment wusste ich, ich könnte eine Chance haben. Was und sie wusstest sagte du? Auf einmal zu mir, ich werde auf jeden Fall ein Verfahren einleiten. Ah ja. Dachte, weil so wie sie es erzählen, das kann man sich nicht auch ausgedacht haben, auch ohne Beweise. So, dann wurde das Verfahren eingeleitet. Es kam zu dem Gerichtsverfahren. Du hast den Täter dann vor Gericht wiedergesehen. Ja. Wie hat der Täter sich vor Gericht verhalten? Ich habe ihn, also den Tag, als die Gerichtsverhandlung war, wo dann ja auch noch, wirklich, und das tat mir weh, wo meine Anwältin zu mir selber noch gesagt hat, jetzt können sie das noch gerade biegen, falls das nicht stimmt. Hat deine Anwältin? Meine Anwältin, direkt vor der Gerichtsverhandlung. Zu dir unter vier Augen quasi? Auch mein Mann war dabei. Das ist ja auch heftig. Das heißt, so die hatte auch... Ich hätte vielleicht freiwillig was mit ihm gehabt und es könnte ja sein, dass ich vielleicht schwanger bin und das jetzt einfach nur so hinstelle. Was ist dann vor Gericht passiert? Mein Mann und ich haben draußen gewartet und der Angeklagte, der war drin. Und auf einmal kam durch den Lautsprecher die Durchsage, wir sollen bitte in den Gerichtssaal kommen. Und da hatte ich mich schon gewundert, warum alle? Mhm. Also warum nicht ich jetzt alleine? Mhm. Weil es ja hieß, ich muss ja aussagen, weil es ja keinerlei Beweise gibt oder so. Ja, ja. Und dann guckt mich der Richter an und sagte, das wird sie jetzt freuen in dem Sinne. Alles, was sie gesagt haben, hat er bestätigt und er hat gestanden. Ohne, dass ich aussagen musste. Was für eine Erleichterung für dich. Ja, nach 14 Monaten. Ja. Nach 14 Monaten. Nach 14 Monaten, wo selbst der eigene Anwalt, eine Anwältin war das, ne? Ja. Noch Zweifel hatte. Ja. Wie spektakulär. Es war verdammt schlimm. Besonders, wenn man dann danach noch erfahren hat, warum er es gemacht hat. Ich hatte im Endeffekt noch Glück gehabt. Es steht auch in dem Gerichtsschreiben, er wollte mich eigentlich umbringen. Warum? Er wollte das, was mein Mann hat. Mich und meine Kinder. Hast du eine Erklärung? Ja, wenn er dich umgebracht hätte, dann hätte er dich ja eben nicht gehabt. Ja, und er wollte halt meinen Mann ja das auch nicht lassen, was er nicht kriegen konnte. Hast du eine Erklärung, warum er so ein umfangreiches Geständnis gemacht hat? Bis heute nicht, nein. Zu was ist er verurteilt worden? Zweieinhalb Jahre auf Bewährung. Auf Bewährung? Und dann noch, ich glaube, 80 Sozialstunden. Ja, das war... Oh, ein bisschen harmlos, ne? Die, ja. Aber du hast dein Recht und alle müssen dir jetzt glauben. Ja. Das wiegt sehr schwer, also im positiven Sinne. Das ist eine sehr wichtige Sache. Es hat mich seitdem ziemlich kaputt gemacht, weil ich vertraue kaum noch Menschen mehr. Mhm. Also ich habe Angst vor Menschen. Mhm. Wenn es hier klingelt, ich bin am Zittern, wenn mein Mann nicht da ist, ich lasse die Klingel komplett aus. Mhm. Ja, weil einfach das Vertrauen in den Menschen jetzt weg ist. Das war 2005 war das. 2005. Ne? 3 Jahre her. Sag mal, Birgit, was mich noch interessieren würde. Wie haben sich deine Mutter und deine Schwester nach diesem Urteil dir gegenüber verhalten? Gar nicht anders. Wie nicht anders? Die haben sich nicht entschuldigt? Als wäre nichts gewesen. Die haben sich nicht entschuldigt? Nein. Macht dich das nicht unglaublich wütend? Doch, das ist es ja. Das würde mich unglaublich wütend machen. Das würde auch einen tiefen, das würde für mich einen tiefen Riss bedeuten im Verhältnis zur Mutter, zur Schwester. Ja. Wenn die zuerst es nicht glauben und sogar nachdem der Täter es gestanden hat, keine danach, Zuwendung zeigen. Ja. Danach war halt alles so wie früher. Halt. Ist vor Gericht gewesen, er ist verdonnert worden, so haben die das gedacht. Also die Menschen, die zu dir gehalten haben, waren dein Mann und deine Freundin? Ja. Das rechnest besonders du? Mein Mann und das war wirklich verdammt schwer. Mhm. Unsere Ehe, die hat sehr gelitten, weil wir auch Kinder hatten. Ja. Und es ist einmal vorgekommen, wo ich heute Gott dafür danke, dass der Täter in dem Moment nicht zu Hause war. Mhm. Mein Mann stand da vor der Tür, ohne dass ich es wusste, ist von der Arbeit aus dahin gefahren, mit einem riesen Eisenteil, was er ihn über den Kopf ziehen wollte. Dann wollen wir wirklich froh sein, dass er nicht da war. Ja. Dann wäre ein weiteres schweres Unglück passiert, wo ihr alle hättet drunter leiden müssen. Ja, ja. Genau. Birgit, hast du denn nach diesen ganzen Dramen, hattest du irgendwann mal eine psychotherapeutische Begleitung oder eine Betreuung? Nicht, weil ich halt dachte, ich kann keinen Menschen mehr vertrauen. Mhm. Aber ich weiß selber mittlerweile, dass ich es haben muss. Finde ich auch. Du hast ja jetzt schon so viel tapfer durchgestanden und auch übrigens sehr tapfer das hier auch sehr klar erzählt. Es ist schwer, aber ja, irgendwie, es ist auch irgendwo eine Erleichterung. Ja, glaube ich. Weil mit meinem Mann kann ich da ja nicht so drüber sprechen. Er weiß, was passiert ist oder so. Ja, du weißt ja, dass ich hier im Hintergrund immer einen Psychologen bei mir habe. Mhm. Heute auch. Heute ist die Simone da, die hat unser Gespräch jetzt auch mitgehört. Und ich möchte dich dringend, dringend bitten, jetzt also unter zwei Ohren sozusagen, unter vier Augen, mit ihr gleich weiter zu sprechen, damit sie dir einige Tipps gibt, was du tun solltest und könntest. Ich würde es dir auch sehr, sehr, sehr dringend raten, dass du dir eine Person deines Vertrauens suchst, einen Therapeuten oder eine Therapeutin, damit es dir dann seelisch auch hoffentlich dann bald besser geht und du nicht so viel Angst mehr haben musst. Ich hoffe es auch. Ja. Besonders jetzt den Anruf jetzt bei dir, das habe ich auch in der Hoffnung gemacht, dass es gibt bestimmt viele Frauen und Mädchen, denen das passiert ist, wo sie sich nicht trauen, das anzuzeigen. Und dass man trotzdem auch ohne Beweise zu seinem Recht kommen kann. Definitiv. Und da hoffe ich, dass da einige Mädchen und Frauen vielleicht zuhören und das in Angriff nehmen. Ich glaube, dass du mit Sicherheit Menschen erreicht hast und ich danke dir sehr für deinen Anruf und auch für deinen Mut, dass du hier gesprochen hast. Ja. Jetzt legst du bitte auf, Birgit, und Simone ruft dich an. Und okay. Ich wünsche dir und deinem Mann, deiner Familie alles Gute von Herzen. Dankeschön, dass du zugehört hast. Sehr gerne. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, 0800 220 5050. Unsere Telefonnummer, kostenfrei natürlich für euch. Und unser Thema heute Nacht heißt, für diesen Erfolg habe ich gekämpft. Bin gespannt. Wir haben ja schon sehr beeindruckende Geschichten gerade gehört. Was ihr mir noch erzählen werdet, für was ihr gekämpft habt, von dem ihr sagt, das ist gut. Und ich bin sehr froh, dass das jetzt so ist, wie es ist. Freue mich jetzt, begrüßen zu können den Steffen. Steffen ist 27. Hallo Steffen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, mein Thema ist, ich habe meinen Führerschein gemacht und habe dafür über ein Jahr gebraucht. Du hast für den Führerschein ein Jahr gekämpft. Richtig. Das Problem ist bei mir, ich bin hyperaktiv und habe dadurch, bis ich vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis, bis da die Theorie rübergeht, das dauert Ewigkeiten bei mir. Ach so. Wie viele Fahrstunden hast du denn gemacht da? Fahrstunden habe ich meine ganz normale Pflichtstunden für gehabt. Von der praktischen Seite war das nicht das Problem. Ach so, von der theoretischen Seite. Richtig, das war nur von der theoretischen Seite das Problem. Hast du denn mehrere Anläufe gemacht oder hast du wirklich bewusst so lange gewartet, bis du dich dann getraut hast? Ich habe bewusst so lange gewartet. Also ich habe auch am ersten Anlauf meine theoretische Prüfung bestanden, ohne Probleme, auch mit null Fehlern, aber... Aber nach einem Jahr dann erst. Richtig. Aber auch erst auf Drängen von meiner Freundin her. Bevor ich mit meiner Freundin zusammengekommen bin, habe ich nie meinen Führerschein gemacht, weil ich mich einfach nicht getraut habe. Wegen dieser theoretischen Bedenken? Richtig, weil ich das an meiner Ausbildung gesehen habe, dass es ganz schwer für mich ist. Und ich habe auch schon in der Schule immer Probleme, arge Probleme gehabt. Aber erklär mir das nochmal ein bisschen eingehender. Du lernst etwas und vergisst es dann gleich wieder. Richtig. Und wie hast du es dann nach einem Jahr geschafft, dass du es nicht vergessen hast? Üben. Richtig. Ich habe am Tag bestimmt zwischen 6 und 8 Stunden geübt. Also das heißt, je mehr und je öfter du wiederholst, desto größer die Chance, dass es dann auch im Langzeitgedächtnis bleibt. Richtig. Dann ist Lernen und Schule und so alles für dich aber wahrscheinlich sehr mühsam, ne, gewesen bisher. Richtig. Wie alt bist du jetzt? 27? Was hast du vom Beruf? Ich bin jetzt Sprinterfahrer. Hast du eine Ausbildung irgendwann mal gemacht? Ich habe versucht, eine Ausbildung zu machen, auch aber nicht auf dem normalen Wege, sondern übers Arbeitsamt. Also so eine überbetriebliche Ausbildung. Und selbst die habe ich nicht geschafft. Verstehe. Wie ist das mit dem Schulabschluss? Was für einen Schulabschluss hast du? Ich habe Sonderschulabschluss. Ja. Weil ich damals in der ersten Klasse hat bei mir... haben zwar schon Psychologen das festgestellt, dass ich was habe. Ja. Und meine Lehrerin konnte damit überhaupt nichts anfangen. Gar nichts. Die hat gesagt, ich bin einfach nur behindert und hat gesagt, dass so stempel ich den ab. Hat mich auch immer, wenn ich irgendwas nicht begriffen habe, geohrfeigt. Wie schlimm. Die hat dich geohrfeigt? Die hat mich geohrfeigt. Du bist 27. Das ist noch gar nicht so lange her, dass du Schüler warst. Richtig. Du bist geohrfeigt worden in Deutschland, in einer Sonderschule? Ja. Nein, ich bin damals noch zur Grundschule gegangen. Ich bin ein Jahr auf der Grundschule gewesen. Ja. Und dann hat meine Lehrerin versucht, mich damals auf eine Schule für schwer Erziehbare zu stecken. Und aber die Grundschullehrerin hat dich geschlagen? Richtig. Das ist unfassbar. Hast du es zu Hause erzählt? Es hat Ewigkeiten gedauert, bis ich das meiner Mutter mitgeteilt habe. Hat die dich vor anderen Kindern geschlagen, oder? Ja, die hat mich vor meiner Klasse geschlagen. Das sind ja Geschichten, die kenne ich so aus meiner Schulzeit noch. Und danach hörte das so auf mit dem Schlagen. Aber ich kenne das auch noch, dass die Lehrer uns geschlagen haben. Ja, das war damals bei mir in der Schule war es noch. Das heißt, das ist ja ganz fürchterlich, wenn man schon so ein Problem hat, wie du es beschrieben hast, und wenn ein Pädagoge, ein Lehrer sich dann so dämlich benimmt, wird es ja nur noch viel schlimmer und man verkrampft sich noch viel mehr und man kommt gar nicht mehr mit. Richtig, ich habe danach komplett dicht gemacht. Und dadurch Und dadurch dann halt auch keinen besonderen Abschluss machen können, nirgendwo. Richtig, also meine Mutter hat damals, oder auch ja mein Vater weniger, meine Mutter hat damals dafür gekämpft, dass ich nicht auf der Schule für schwer Erziehbare komme, sondern auf der Sonderschule. Mhm. In der Hoffnung, dass ich dass ich von da auf wieder runterkomme. Wie haben aber sich die Lehrer denn in der Sonderschule dir gegenüber verhalten? Haben die denn dieses Problem, was du hast, ernst genommen und versucht, mit dir zu arbeiten und das aufzufangen? Ja, haben sie. Aber es hat auch nicht so richtig genutzt, oder? Ja, dadurch, dass ich einfach die Angst, die ich in der ersten Klasse hatte, dass es wiederkommt, dass die Lehrer mich wieder schlagen, habe ich dicht gemacht. Und ich habe mich zwar so die Schulzeit so durchgemogelt, mehr schlecht als recht, und habe auch wirklich schlechte Zensuren mit nach Hause gebracht. Mhm. Und meine Mutter, die stand voll und ganz und steht auch heute noch voll und ganz hinter mir. Ja. Aber ich habe immer von meinem Vater gehört, von wegen, du bist nichts, du wirst nichts, schaffst du sowieso nicht, lass es bleiben. Und dadurch habe ich irgendwann dicht gemacht. Wie schlimm. Ja, und dann entsteht ja auch so eine Angst, und man hat überhaupt kein Selbstvertrauen, ne? Kein Selbstbewusstsein auch nicht. Hat das hauptsächlich mit Angst zu tun? Ja. Wenn du jetzt für dich so ganz alleine, niemand kontrolliert dich, dass du für dich alleine irgendwie was merken willst, funktioniert das? Nach langem Üben. Immer noch mit Üben. Ja, immer mit Üben verbunden. Jetzt verstehen wir ja erst, was das für dich dann bedeutet, dass du deinen Führerschein geschafft hast. Dann war das ja ein Bombenerfolg für dich. Richtig. Das ist ja sensationell. Und vor allen Dingen auch, dass du dann so ehrgeizig dran geblieben bist, ein ganzes Jahr. Und hast gelernt. Da hat also auch viel meine Freundin mit reingespielt. Und die hat damals, bevor ich mit ihr zusammengekommen, habe ich da auch Angst und auch keinen Sinn drin gesehen, weil, na gut, ich habe ein Fahrrad und nur auf ihr Drängen nachher hin. Mhm. Nachdem man sich immer sagt, du, ich habe keinen Bock mehr, dich ewig zu fahren, sieh zu, dass du endgültig deinen Führerschein machst. Ich will ja mit dir gerne üben, überhaupt kein Thema. Ja, ja. Nur auf dem Wege habe ich es gemacht. Und immerhin hast du jetzt dadurch auch deinen Job. Du fährst ja Auto, ne? Und das geht ja nun bekanntlicherweise nur mit Führerschein. Richtig. Ja, super, Steffen, super. Ich meine, das sollte dich ja vielleicht anfeuern, irgendwie was anderes demnächst nochmal in Angriff zu nehmen. Das hast du jetzt geschafft, mit sehr viel Mühsal, aber du hast es geschafft. Ja. Gibt es irgendwas, wo du sagst, ja, könnte ich vielleicht mal versuchen? Ich möchte gerne meine Ausbildung nochmal wiederholen. Deine Ausbildung? Ich möchte gerne meine Ausbildung an dem, was ich gemacht habe, wieder anknüpfen, aber ich traue mich einfach nicht. Ich habe einfach Angst, im großen Betrieb reinzugehen und zu sagen, pass auf, ne, das und das ist zwar mein Problem, aber da stehen da irgendwo 10 oder 15 Auszubildende vor mir und sagen, das und das und das musst du machen und da geht der Weg lang. Jetzt weiß ich gar nicht, hattest du gerade vorhin gesagt, welche Ausbildung du angefangen hast? Ich habe Bäcker gelernt. Als Bäcker, Ich habe Bäcker und habe auch meine praktische Prüfung bestanden. Wie, die hast du schon bestanden, die praktische Prüfung? Meine praktische Prüfung habe ich bestanden. Achso, die praktische, genau, die theoretische. Mensch, Steffen, da würde ich dich aber jetzt sehr gerne animieren, das nochmal in Angriff zu nehmen. Du bist erst 27 Jahre alt, du hast einen Erfolg jetzt in der Tasche, du hast die praktische Prüfung schon geschafft. Das heißt, du hast Talent, du kannst das, du bist geeignet für den Beruf. Und du weißt ja jetzt den Mechanismus, wie du lernen kannst, nämlich durch dieses ständige Wiederholen. Da kannst du das doch da auch schaffen. Mach es, versuch es. Versuche es. Du bist schon einen ganz schönen Schritt weiter, aber du könntest noch einen Schritt weiterkommen. Ja, weil ich auch merke, dass mit dem Gehalt, was ich jetzt habe, das geht zwar, aber da darf kein Kind nicht zukommen. Ne? Ja, ja, klar. Ja, ja. Abgesehen von dem Geld auch. Auch so für dich, finde ich es toll. Ich glaube, dass sich das sehr, sehr befreien würde und noch selbstbewusster machen würde in deinem Leben. Ich würde dir sehr, sehr gerne Mut machen, das anzugehen, das Ganze. Ja. Wer es einmal schafft, schafft es auch ein zweites Mal, Steffen. Denke ich auch mal. Ja, klar, ja. Also, ich würde dir sehr herzlich die Daumen drücken, wenn du es eingehst, und gratuliere aber dennoch auch nochmal nachträglich zu dem Führerschein. Danke. Alles Gute, Steffen. Dann kriege ich ein Autogramm von dir. Sehr gerne. Du legst auf, wir rufen dich nochmal an wegen deiner Anschrift. Alles klar. Tschüss. Dann schöne Runde Nacht noch. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Und hier ist die Simone. Simone ist 48. Hallo, Simone. Hallo Jürgen, grüß dich. Hallo Simone. Ich habe für diesen Erfolg gekämpft, lange gekämpft. Was ist es bei dir? Ja, also das geht bei mir darum, dass ich transsexuell bin, Mann zu Frau. Und die Frage der Kostenübernahme, Erklärung kurz durch bitte. Die Krankenkassen. Kurz bitte. Schalt den Ton ganz weg von deinem Fernseher oder deinem Radio. Sorry. dann können wir viel besser sprechen. Also, ich glaub, jetzt gibt's kein Feedback. Transsexuell, du warst früher ein Mann. Ich bin mit männlichen Geschlechtsmerkmalen geboren worden. Ja. So ist es ganz korrekt ausgedrückt. Du gestattest mir, wenn ich das so ein bisschen salopp sage. Ach, mach nicht. Lebst heute als Frau? Ja. Und hast auch einen chirurgischen Eingriff? Ah, ja. Am 2. April bin ich operiert worden. In diesem Jahr? In diesem Jahr. Ah. Und das heißt, da sind die männlichen Geschlechtsmerkmale entfernt worden. Der Penis ist entfernt worden. Ja. Du hast jetzt den Körper einer Frau. Ja. Ja. Der war aber noch nicht vollständig und darum ging es. Also es ging darum, dass vor dieser Operation eine Kostenübernahmeerklärung notwendig ist. Ja. Und der medizinische Dienst der Krankenkassen hatte seinerzeit bei mir befunden, dass ein Brustaufbau nicht notwendig sei. Ja. Mit welcher Begründung? Ja, einfach mal abwarten und das würde sich ja noch ergeben nach dem Wegfall der männlichen Keimdrüsen. Ist alles Pfefferkram gewesen. Und ich habe dann im Juli diesen Jahres einen neuen Antrag gestellt und habe auch wirklich mich bemüht und viele Sachverständige angehört. Mhm. Das ist das, was ich sagen wollte. Ich habe für meinen Erfolg gekämpft. Du hast es durchgekämpft und hast dann... Ja, also die Stellungnahmen der Sachverständigen dazu beigetragen haben, dass dann... Dass also die haben die gesamten Kosten... Ist. Und im August habe ich jetzt also die zweite Operation gehabt und in diesem Zusammenhang ist dann auch der Brustaufbau erfolgt und jetzt fühle ich mich einfach gut. Gratulation. Richtig schön. Da strahlt jemand richtig, ich höre es schon durchs Telefon. Ja. Gratulation. Das heißt, da hast du für gekämpft, weil das so eine wichtige Sache für dich war. Doch, Weißt du, um wie viel Geld es da ging, wie viel Kosten die insgesamt übernommen haben? Also schätzungsweise geht es wohl schon so um 4.000 bis 5.000 Euro. Ich hätte jetzt mehr gedacht. Naja. Ich hätte jetzt mehr gedacht. Jürgen, das ist ganz einfach erklärt. Es ist so, bei der ersten Operation zur Angleichung der Geschlechtsorgane als solches, also Vagina und so, kann noch nicht alles gemacht werden. Ach so. Und in dem Sinne werden immer zwei Schritte vorgenommen. Und im August war also schon der Termin für die zweite Operation zur sogenannten Korrekturoperation vorgesehen. Und wenn man es schafft, in diesem Zusammenhang auch den Brustaufbau hinzukriegen, fällt natürlich ein Teil der Kosten weg, was jetzt das Operationsteam und... Musst du denn jetzt nochmal unters Messer oder war es das jetzt? Ich hoffe, ich muss nicht nochmal, ich bin ganz ehrlich. Ich stelle mir das so wahnsinnig vor, wenn man... Wie lange weißt du, dass du eine transsexuelle Identität hast? Seit 40 Jahren. Seit 40 Jahren, du bist 48. Über 40 Jahre. Das heißt also, als Kind hast du das schon gemerkt. Ja. So, und jetzt bist du ein erwachsener Mensch, ein reifer Mensch mit 48 Jahren. Ja. Und ich stelle mir das so irrsinnig vor. Das muss ja spektakulär sein, wenn man dann aufwacht nach seiner Operation und irgendwann an sich runterguckt und hat endlich den Traumkörper, den man immer haben wollte. Oh, es ist einfach geil. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Es ist schön. Ja. Tut das lange unten weh nach der Operation? Also ich muss so sagen, in der Klinik, in der ich gelegen habe, wird dort sehr, sehr fürsorglich mit uns umgegangen. Und ich habe die ganze Zeit in dieser Pflegezeit nie Schmerzprobleme gehabt. Ne? Weil das ist ja so ein Bereich, wo wir alle immer Angst haben, wenn man da operiert wird. Mindestens 4 Tage habe ich schon doch erhebliche Medikamente gekriegt. Ja. Alles war schon okay so. Ja. Wie wird das irgendwann sein? Ich weiß nicht, ob das jetzt schon zu beantworten ist, weil so lange ist es ja auch noch nicht her. Wie wird das irgendwann mit dem sexuellen Empfinden sein? Mhm. Kannst du da schon jetzt was zu sagen? Ja, also sagen wir mal, die Funktionalität, wenn man das darauf so nennen darf, die ist erhalten geblieben. Mir fehlt einfach nur noch der richtige Mann fürs Leben. Ach so. Das ist bei dieser Umwandlung von Mann zu Frau, wird, soweit ich informiert bin, wird die Eichel erhalten. Ja. Ne, und die wird in die künstliche Scheide einen operiert. Ja. So kann man es sagen. Ja. Ja, das heißt also, das sexuelle Empfinden ist somit dann gerettet worden. Ne? Also ja, das ist immer Frage. Also es ist so, das klappt nicht bei jeder. Mhm, ne? Also gehören schon ein paar Voraussetzungen dazu und bei mir hat es gut geklappt. Hast du vorher ein ich sage es mal in Anführungszeichen, normales Leben als Mann gelebt? Teilweise. Mit Familie und Frau auch? Teilweise. Was heißt teilweise? Also du hast Kinder? Ja, aber das liegt jetzt schon fast 20 Jahre zurück. Naja, aber immerhin. Ja. Hast du Kontakt zu deinen Kindern? Ja. Und was sagen die jetzt, dass jetzt aus dem Papa eine Mama geworden ist? Sie freuen sich einfach, dass ich mich gut fühle und wir haben auch ein gutes Verhältnis zueinander gefunden. Wie schön. Gerade in den letzten Monaten nach der Operation. Mhm. Das Entscheidende ist vielleicht doch die Geschichte, wir können füreinander da sein. Ja, das ist doch wunderbar. Ja. Das ist auch ganz toll. Wie sprechen deine, hast du ein Kind oder mehrere Kinder? Zwei Töchter. Was sagen die zu dir? Sagen die jetzt Simone oder ja. Mama zu dir? Nee, Simone. Also Simone. Mama klappt auf keinen Fall. Nee, das bist du ja auch nicht. Kann ich nicht sein. Nein, die Mama ist ja nur auch die Mama halt. Ne? Genau. Aber Simone ist dann ja okay. Ja. Hast du denn noch Kontakt zu deiner ehemaligen Frau? Ja. Wie ist der Kontakt? Freundschaftlich. Mittlerweile freundschaftlich. Was ja auch sehr schön ist. Ja, ne? Wobei es für sie wahrscheinlich sehr schwer war, das irgendwann zu begreifen. Ja, es ist für uns beide ein ganz schmerzlicher Prozess gewesen. Mhm. Und ich muss aber so sagen, in den letzten Monaten nach meiner ersten Operation hat sich da wirklich etwas Wunderbares ergeben. Mhm. Wir können uns als Freundinnen akzeptieren. Super. Und mit allen Grenzen sicherlich und auch mit den Schmerzen, die wir früher hatten. Mhm. Aber es ist ein gutes Gefühl. Und ihr könnt auch ein bisschen ratschen über die neueste Mode, Kleider, Kosmetik oder sowas? Da bin ich wahrscheinlich sogar diejenige, die mehr... Also du bist mehr interessiert an solchen Sachen, ja. als denn sie. Ja. Was machst du beruflich? Ich bin Ingenieurin. Und bist jetzt auch wieder dann in deinem Beruf? Ich bin die ganze Zeit, auch während meines Wandels und auch während der Krankschreibung, immer im Beruf geblieben. Und in dem Betrieb, in dem du arbeitest, ja. Ist das toleriert? Ja. Was für gute Zeiten wir haben. Das wäre vor 20, 30 Jahren wäre das alles nicht denkbar gewesen. Aber ich muss nur eins sagen, auch wenn die Sendezeit gleich zu Ende geht, auch dafür habe ich gekämpft und ein Kollege hat zu mir mal gesagt, weißt du Simone, wenn du nicht so gut wärst im Job, würden sich viele Leute viel mehr über dich das Maul zerreißen. Also muss es dann besonders gut sein, um akzeptiert zu werden. Und ich denke mal, das ist auch eine Sache, wo ich sehr viel an Freizeit und Wochenenden aufgebracht habe, um das zu beweisen. Verstehe. Dass ein solcher Wechsel im persönlichen Bereich nichts mit der Qualität des Berufs zu tun haben. Darf. Also, Gratulation dir auch. Ich habe es den anderen Anrufern gerade auch gesagt, für den tollen Weg. Und das war ein beschwerlicher Weg, den du hinter dir hast. Danke. Ich habe großen Respekt davor und muss dir auch das Kompliment machen. Ich habe bisher schon mit so vielen netten transsexuellen Menschen gesprochen und das Kompliment gebe ich auch sehr gerne an dich. Wünsche dir alles Liebe, alles Gute, Simone. Dir auch und vor allem für den morgigen freien Tag. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben. Hinweis nochmal rein internetmäßig, wenn ihr ein bisschen über uns erfahren wollt, www.nachtlager.de. In der Technik heute Nacht Patricia Unger und Simone hat es gerade schon gesagt, eine aufmerksame Zuschauerin, Zuhörerin. Morgen ist ja Feiertag und da sind wir nicht da. Wir sind aber wieder da in der Nacht von Montag auf Dienstag, nächste Woche dann auch wieder mit einer offenen und freien Themensendung. Ich wünsche euch ein schönes, langes, hoffentlich nettes Wochenende. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.